bisschen bummen zu gehen. Am Abend sind die Damen doppelt so schön, tatsächlich doppelt so schön, so schön. Da haben sie alle was Diskretes, bei jeder glaubt man, na, vielleicht geht es. Es ist so schön, am Abend bummen zu gehen, ein bisschen bummen zu gehen, so schön. Bummeln zu gehen, bummeln zu gehen. Am Abend sind die Damen doppelt so schön, doppelt so schön, so schön. Da haben sie alle was Diskretes, bei jeder glaubt man, vielleicht geht es, vielleicht. Es ist so schön, am Abend bummeln zu gehen, ist schön.